Hello, good morning and good morning. Hallo, guten Morgen und guten Morgen. I told you yesterday that today I will start with a great story. Ich habe dir gestern gesagt, dass ich heute mit einer tollen Geschichte beginnen werde. So it's a true story. Es ist eine wahre Geschichte. I will tell you as good as I remember it. Ich erzähle sie dir so gut, wie ich sie in Erinnerung habe. This guy who is a couple of years older than me. Dieser Mann, der ein paar Jahre älter ist als ich, And he got married very young. hat sehr jung geheiratet. And then within a year, his wife gave birth to the first child. Innerhalb eines Jahres brachte seine Frau ihr erstes Kind zur Welt. So we're talking about more than 40 years ago. Es liegt mehr als 40 Jahre zurück. And the baby was born with a tumor. Das Baby wurde mit einem Tumor geboren. And the guy and his wife did everything to find a miracle healing because the doctor couldn't do anything. Der Mann und seine Frau taten alles, um ein Heilungswunder zu erleben, denn der Arzt konnte nichts tun. So they pursued a miracle for their little baby. Also strebten sie nach einem Wunder für ihr kleines Baby. And they really pursued it. Sie haben wirklich danach getrachtet. And we went everywhere, there was a healing preacher. Sie fuhren überall hin, wo es einen Heilungsprediger gab. Long story short, eventually, when the girl was 2 years old, they had to bury the girl. Um es kurz zu machen, als das Mädchen 2 Jahre alt war, mussten sie es schließlich beerdigen. And of course, it was very hard, especially for such a young couple. Das war natürlich sehr schwer, besonders für ein so junges Ehepaar. Today, there is nobody anywhere in the world Heute gibt es niemanden auf der Welt, that has more truly recorded divine healing miracles than that man. der mehr dokumentierte göttliche Heilungswunder aufzuweisen hat als dieser Mann. Nobody. Niemand. He's raised 9 people from the dead. Er hat 9 Menschen von den Toten auferweckt. And I heard himself say Ich habe ihn sagen hören, that he is going to use his suffering by healing many other people. dass er sein Leiden nutzen wird, um viele andere Menschen zu heilen. He said he's going to rub the devil's nose in it. Er sagte, dass er es dem Teufel unter die Nase reiben wird. Here's what he said. Er sagte Folgendes. He said, when my little girl was suffering, I tried to find somebody who had the faith to pray for her, but there was nobody. Als mein kleines Mädchen gelitten hat, habe ich versucht, jemanden zu finden, der den Glauben hat, für sie zu beten, aber es war niemand da. He said, so I will be the one who has the faith for others now. Er sagte, also werde ich jetzt derjenige sein, der den Glauben für andere hat. And he has stories of supernatural miracles that are phenomenal. Und er hat Geschichten von übernatürlichen Wundern, die phänomenal sind. Think about this. Denk mal darüber nach. He could have been at home, cried and being in self-pity and complained to God. Er hätte zu Hause sitzen können, weinen, in Selbstmitleid versinken und sich bei Gott beschweren können. God, why did I have to go through this? Gott, warum musste ich das durchmachen? But he used his suffering. Aber er nutzte sein Leiden. But you know, this only happens if we have the right attitude. Doch das geht nur, wenn wir die richtige Einstellung haben. I found that the worst attitude anybody can have in suffering is the attitude of a victim. Ich habe herausgefunden, dass die schlimmste Einstellung, die man im Leiden haben kann, die Sichtweise eines Opfers ist. The moment you take the attitude of a victim, it's over. Your suffering is wasted. In dem Moment, in dem du die Haltung eines Opfers einnimmst, ist es vorbei. Dein Leiden ist umsonst. So, why would you waste your suffering if you can use it? Warum also solltest du dein Leiden verschwenden, wenn du es nutzen kannst? And this is the message that Peter is trying to communicate so strongly to us. Und das ist die Botschaft, die Petrus uns so eindringlich zu vermitteln versucht. We are healed because he suffered. We are righteous because he suffered. Wir sind geheilt, weil er gelitten hat. Wir sind gerecht, weil er gelitten hat. We are free from the power of sin because he suffered. Wir sind frei von der Macht der Sünde, weil er gelitten hat. Look at verse 25. Schau dir Vers 25 an. You were like sheep that continually wandered away. Ihr wart wie Schafe, die sich immer wieder verirrt haben. But now you have returned to the true shepherd of your lives. Aber jetzt seid ihr zu dem wahren Hirten eures Lebens zurückgekehrt. The kind guardian who lovingly watches over your souls. Dem gütigen Wächter, der liebevoll über eure Seelen wacht. Why does he put this into here? Warum fügt er das hier ein? Because he's actually again continually quoting Isaiah 53. Weil er immer wieder Jesaja 53 zitiert. You know, in verse 24 he says, in his stripes we are healed, or the Pasha says, instant healing flowed from his wounding. In Vers 24 sagt er, durch seine Striemen sind wir geheilt. Oder in der Passion heißt es, unmittelbare Heilung floss aus seinen Wunden. That's Isaiah 53. So steht es in Jesaja 53. But Isaiah 53 also says, we all wandered around, wandered away like sheep. Aber in Jesaja 53 heißt es auch, wir alle irrten umher, liefen weg wie Schafe. We all walked our own ways. Wir sind alle unsere eigenen Wege gegangen. Now we have returned to the true shepherd of our lives. Jetzt sind wir zu dem wahren Hirten unseres Lebens zurückgekehrt. And Peter wants us to understand that we could have not come to the shepherd unless the shepherd would have been willing to suffer. Und Petrus will uns zu verstehen geben, dass wir nicht zum Hirten hätten kommen können, wenn der Hirte nicht bereit gewesen wäre zu leiden. Think about this. Denk darüber nach. Jesus himself is teaching us in John 10 that a real shepherd lays down his life for the sheep. Jesus selbst lehrt uns in Johannes 10, dass ein echter Hirte sein Leben für die Schafe hingibt. There are so many stories out there. Es gibt so viele Geschichten of people that were willing to embrace any kind of suffering for Jesus. Von Menschen, die bereit waren, für Jesus jede Art von Leiden auf sich zu nehmen. Have impacted sometimes thousands or tens of thousands of lives. Und die manchmal Tausende oder Zehntausende von Leben beeinflusst haben. So many great stories in church history. Es gibt so viele großartige Geschichten in der Kirchengeschichte. Well, I've decided that I don't want to be a guy who wastes his suffering. Ich habe beschlossen, dass ich kein Mensch sein will, der sein Leiden verschwendet. Remember, we are not going around to try to find suffering. That's not what the Bible teaches. Vergiss nicht, dass wir die Leiden nicht herbeisehnen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. But what the Bible teaches is we have to have the right attitude when suffering does come. Die Bibel lehrt uns aber, dass wir die richtige Einstellung haben müssen, wenn das Leiden kommt. And of course, Paul lived that. Und das hat Paulus natürlich gelebt. He rejoiced in prison. Er hat sich im Gefängnis gefreut. He was glad that he could witness to the very people who persecuted him. Er freute sich, dass er genau den Menschen, die ihn verfolgten, Zeugnis geben konnte. He used his most difficult and hard circumstances to advance the kingdom of God. Er nutzte seine schwierigsten und härtesten Umstände, um das Reich Gottes voranzubringen. I am personally totally convinced. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, that before the return of Jesus there will be an incredible huge harvest of souls. Dass es vor der Wiederkunft Jesu eine unvorstellbar große Ernte von Seelen geben wird. But I'm just as convinced. Genauso überzeugt bin ich davon, that people who try to run away from suffering, avoid it or play the victim will not be part in this harvest. Dass Menschen, die versuchen, vor dem Leiden davonzulaufen, es zu vermeiden oder das Opfer zu spielen, nicht an dieser Ernte teilhaben werden. If you are in love with Jesus today, wenn du heute in Jesus verliebt bist, because he is the kind guardian who lovingly watches over your soul, weil er der freundliche Wächter ist, der liebevoll über deine Seele wacht, remember, dann vergiss nicht, it's because he was willing to suffer for you. Dass er bereit war, für dich zu leiden. See you tomorrow. Bis morgen.